gib mir mein Jackie. Depressiv, lass mich, die Straße macht aktiv. Nur 9er Gramm ist, die Kunden kommen safi. Jetzt weniger kopfig, weil parallel geil fließt. Futo, immer gerade, stabil geblieben, es waren harte Tage. Zu mein Habibus, Puto, immer gerade. Kennst du mich oder warum redest du Schlampe? Glaubst du das wirklich? Sag mir. Hast du gegessen am Tisch mit mir? Sag mir. Es war hart hier, nur ich saß hier. Und auf einmal waren alle mein Papier. Niro, Niro, überleg dir genau, was du glaubst. Lehm mich zurück, während Rap mir einkaut. Kleiner Zirkel, weil ich keinem mehr vertraue. Zu den Farben nach oben, hier unten ist grau. Legaler Batz, war für Jahre im Bau. Die Angst vor den Bullen haben die Tage versaut. Hol mir mein Bild und dann rase ich raus. Küss meine Frau und dann spar für mein Haus. Puto, Puto. Zu viel Gerede, guck zu viel Gerüchte. Ich stapel mein Para und flieg an die Küste. Zu viel Gekrieche, zu viel vom Augen geküsse. Jeder Zweite droht dir mit Schüsse. Jeder ist Boss, redet weniger bitte. Kripos suchen, stürm meine Hütte. Das Leben ist schwer mit dem Para aus Tüte. Psch, leise Makaku, Lucio, Loco Soldado. Vamo Caralho, retter dich kaputt. Leise Makaku, Loco Soldado. Flex, grauer Nike Jogger, full auf Jackie Cola. Psch, fresse so überlebt, schneller guter Flex. Bin kaputter Punkt. Das Bündel wird jetzt bunter. Mach Papa stolzer Lokus, holen jetzt Gold dran weg. Fliegen Sommer nicht mehr Schleppern, sondern Flex. Zu viel Opfer wollen Express. In VIPs hinten die Hennessys Echsen. Flex. Halte mich selber im Käfig, die Nacht lang zu schosen und davon nicht wenig. Gezeichnet seelisch, weglaufen geht nicht, die Hälfte versteht nicht, der Hunger ist schädlich. Lieber ruhig sein, denn ihr redet viel, wir leben schnell. Ätz deine Fresse mit Beerenspray. Loco Brigada sind effizient, sind hier stehen stramm, hol wen du kennst. Psch, leise Makaku, Lucio, Loco Soldado. Vamo Caralho, bretter dich kaputt, leise Makaku, Loco Soldado. Bretter dich sowieso, Luciano Soldado. Spar meine Kohle hoch, scheiß mal auf die Pico. Kripos sind zivil, komm, taser an dich auf Beton. Kriegst eine Acht um die Arme und gehst an Sporn. Leise Makaku, Lucio, Loco Soldado. Vamo Caralho, bretter dich kaputt, leise Makaku, Loco Soldado.